Das gute Schaf aus Katerpoesie von Paul Scherbart. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das gute Schaf. Ein erschöpfendes Gedicht. Du bist mein Schaf. Ich bin dir niemals böse. Und er ist baff. Er schaut ins Weltgekröse. Du bist mein Schaf. Erlöse ihn. Erlöse auch mich von dem Getöse der auferstandenen Jugendzeit. Sie steht vor mir im Leichenkleid. Ende von Abschnitt 23. Aufgenommen von Katharina Glowalla.